Oh, verdammt, es verschwindet nicht, Sheila. Es will einfach nicht verschwinden. Tom, ich war gerade dabei, Ordnung in meine Gleichungen zu bringen. Bitte? Was will nicht verschwinden? Eifelheim. Ach, und jetzt glaubst du, du kannst es aus deinem Computer rausprügeln, ja? Ja. Was ist denn Eifelheim? Ein Ort drüben in Europa, Sheila. Im Schwarzwald. Ich habe 21 Simulationen von Besiedlungsmustern durchgespielt. Und Eifelheim verschwindet nicht. Um keinen Preis. Und warum, Tom, bitte? Warum sollte es verschwinden? Herrgott, nochmal, weil es nicht da ist. Aha. Nach der Theorie von Rosenzipf-Kristaller müsste es noch existieren. Tut es aber nicht. Es wurde im 14. Jahrhundert, als die Pest wütete, verlassen und nie wieder besiedelt. Also, ich komme ja mit meiner Arbeit doch nicht weiter. Erzähl mir also von der deinen. Was hat es mit der Zipfeltheorie auf sich? Rosenzipfkristaller. Ja? Sie beschreibt, wie menschliche Siedlungen verteilt sind. Ha. Der Fachbereich für diese Untersuchung im Auftrag von Matsushita. Die Matsushita-Leute glauben, sie können ihre Vertriebsstrategien besser koordinieren, wenn sie die Kräfte verstehen, von denen Anlage und Wachstum menschlicher Siedlungen bestimmt werden. Also Populationsdruck, Marktkräfte etc. Das Verlangen nach materieller Potenzierung zieht die Menschen zu den begehrteren, günstigeren Siedlungspunkten. Tom, der Mensch hat einen freien Willen, oder? Ja, das weiß ich, Sheila. Nicht jeder möchte Bauer sein, aber gutes Ackerland zieht die an, die es sein möchten. Ähnlich geht es anderen mit guten Fischgründen oder ergiebigen Silberadern. Die Bauern, Fischer und Bergleute wieder ziehen andere Gewerbetreibende an. Und so geht das weiter. All diese Faktoren bestimmen, wo die Bevölkerung sich verdichten wird, entsprechend dem von Kristaller formulierten Rangordnungsgesetz. Die Siedlungen bilden im geografischen Sinne einander durchdringende Sechsecke, die sogenannten Kristaller Netze. Also, mein Physikerhirn fragt sich, ob deine kulturgeografischen Kräfte möglicherweise Krümmungen einer Art von kulturellem Kontinuum sind. Ja. Analog denen der Raumzeit. Sheila, hier. Ein Bild sagt mehr als 10.000 Worte. Komm mal her. Ich habe in den letzten Monaten die Theorie an Dutzenden von Regionen überprüft. Nun sieh dir diese Karten an. Hier. Sag mir, was du siehst. Sowas wie Bienenwaben, mit einem Punkt in jeder Zelle. Ja. Je heller der Punkt, desto größer die Siedlung. Du, Moment mal. Machen wir nochmal zurück, bitte. Ja. Ja, da ist eine leere Zelle. Ja. Schwarzwald-Gegenwart. Hm? Ja, leeres Sechseck, umgeben von Besiedelten. Hast recht. Ja. Da müsste ein Dorf dazwischen sein. Jetzt weiter. Ja. Das Wegenetz. Die Wege führen alle um eine leere Fläche herum. Eifelheim. Das Dorf, das nicht da war. Im Gegenteil, es war da. Ist aber nicht mehr. Ja, so muss es ausgesehen haben. Das ist dieselbe Region um 1300. Ja, was regt dich an der ganzen Sache eigentlich so auf? Es gab's doch öfter. Ja. Dass eine Ortschaft im Lauf der Jahrhunderte zur Wüstung wurde. Aber in all diesen Fällen sind die kulturgeschichtlichen Ursachen bekannt. Hier nicht. Hier, 1348, als der Schwarze Tod regierte, die Pest. Siehst du? Eifelheim ist verschwunden. Ja, andere Orte aber auch. Warte. Siehst du? Jetzt? Ja. Und jetzt? Ja. Die Nachbardörfer sind wieder erstanden, nur Eifelheim nicht. 400 Jahre haben dort Menschen gelebt. Dann wurde der Ort aufgegeben und niemand kam je dorthin zurück. Tja, und was siehst du daraus? Die Stelle scheint tabu gewesen zu sein. Warte, ich will dir was zeigen. Ich habe dir doch von Anton Zengler erzählt. Deinem deutschen Studienfreund, klar. Ja, er hat mir vor längerer Zeit diesen Artikel da geschickt. Er stammt aus dem Freiburger Wochenbericht. Mhm. Und wovon handelt er? Von einem Fund, den US-Soldaten im Schwarzwald gemacht haben, anlässlich eines Manövers. Hier. verrückt geworden, Sergeant? Nein, Sir. Graf Draculas Grab? Ja, Sir. Hier im Schwarzwald? 1000 Kilometer von Transsilvanien entfernt? Über 1300, Sir. Und wo soll dieser obskure Grabstein mit der Dämonenfratze gefunden worden sein, Sergeant? Auf dem Gelände eines heute nicht mehr existierenden Dorfes namens Eifelheim, Sir. Nie gehört. Ist über den Fund schon etwas an die Öffentlichkeit gedrungen? Nein, Sir. Dann sorgen wir dafür, dass es dabei bleibt. Es hagelt ohnehin schon Proteste wegen der Manöverschäden. Das heißt, einen Sachverständigen vom Landesdenkmalamt werden wir wohl zuziehen müssen. Und sei es nur, um die Wolkenkuckucksheimer in der Division auf den Boden des Realismus zurückzuholen. Das fehlte noch, dass es unter nüchternen Amerikanern zu einer Art von fantastischem Kult um Graf Draculas Grab kommt. Danke, Sergeant. Abtreten. Was hat der Sachverständige vom Denkmalamt herausgebracht? Dass der Grabstein aus dem 13. oder 14. Jahrhundert stammt. Also Generationen vor Graf Draculas Lebzeiten. Darum geht es nicht, sondern darum, dass er etwas mit der Tabuisierung des Ortes zu tun haben muss. Die zeitliche Koinzidenz ist zu auffallend. Die Pest? Ach, das war eine allgemeine Erscheinung. Nicht spezifisch für Eifelheim. Vor allem, warum wurde das Dorf nicht revitalisiert wie die anderen? Wenn es nur mehr Datenmaterial gäbe. Der früheste Hinweis ist eine theologische Abhandlung über Meditation, 3 Generationen vor dem Untergang des Ortes geschrieben. Da ist eine Ablichtung davon. Lateinisch. Da wichtig an dem ganzen Wisch ist nur die Erwähnung eines Mönchs aus Altpiersbach. Hier ist die wörtliche Übersetzung. Der den Priester des Ortes gekannt hat, den wir Eifelheim nennen. Das ist eine seltsame Ausdrucksweise, ne? Des Ortes, den wir Eifelheim nennen. Haben andere ihn denn anders genannt? Frag mich was Leichteres. Der Computer verweigert die Aussage. Ja, bestimmt ist nicht alles in den Datenverband eingespeist worden. Was ist denn mit dem unkatalogisierten Material in Archiven und so? Tja. Ich müsste mal wieder die Unibibliothek aufsuchen und dort in alten Kartons stöbern. Wie ein Historiker von Anno Dunnemals. Ja, tu das. Ja. In der Zwischenzeit komme ich vielleicht mit meiner eigenen Arbeit weiter. Das ist nichts. Oh, noch ein Stapel. Ich wusste gar nicht, dass es im Software-Zeitalter noch so viel Papier gibt. Das ist das letzte Konvolut, Dr. Schwering. Haben Sie das vorige schon durch? Ja, das können Sie wieder mitnehmen. Nichts Brauchbares darunter? Ach, nur ein nebensächlicher Hinweis in einem Verzeichnis von Gerichtsfällen des 14. Jahrhunderts. De Rerum Eifelheimensis. Ein Landfahrer namens Johannes Stern hat die Erwachsenentaufe beantragt und erhalten. Das ist mager. Mager? Mager? Ja, ich meinte natürlich nicht Sie. Wissen Sie, dass Sie eine recht seltene Erscheinung sind, Dr. Schwerin? Wieso? Wir bekommen hier kaum noch Menschen von Fleisch und Blut zu Gesicht. Die Dozenten fragen meist telefonisch an, wenn etwas nicht im Verbund zu finden ist. Wir speisen es dann ein und damit hat es sich. Aber Sie... Na, ich musste mal andere Tapeten sehen. Wissen Sie, dass ich Ihre Nachforschungen verfolgt habe? Warum das denn? Geschichte interessiert mich. Ich habe im Massachusetts Institute meinen Magister gemacht, bin dann aber auf Bibliothekswesen umgestiegen und bin seit... Oh, Verzeihung, halte ich Sie auf? Aber gar nicht. Ich würde Sie gern etwas fragen. Wenn Sie mir vorher Ihren Namen verraten? Kayo. Judy Kayo. Judy. Schießen Sie los, Judy. Sie untersuchen einen Ort namens Eifelheim, nicht wahr? Mir ist da ein Punkt unklar. Nur einer? Sie sind mir weit voraus. Warum haben Sie sich nie mit Oberwald beschäftigt? Oberwald? Warum Oberwald? Es ist der ursprüngliche Name von Eifelheim. Was? Warten Sie, ich heb das schon auf. Nein, ich mach das schon. Wie kommt es, dass Sie von Oberwald wissen? Es war vor einem Monat. Ein Student suchte Material über die mittelalterlichen Ursprünge des Hexenwahns in Europa. Wir haben für ihn eine wenig bekannte Ergänzung zum Malleus Maleficarum gefunden und in die Datei übertragen. Bei der Ablichtung von Büchern lese ich gern mit. In diesem Buch fand ich einen Hinweis auf Oberwald. Und jemand hatte am Rand vermerkt, der Name Eifelheim sei geändert worden, nachdem ein wandernder Minoritenprediger namens Joachim lang genug von allen Kanzeln polemisiert habe. Das lästerliche Tun und Treiben in dem verfluchten Orte aber ist dem Herrn und allen Rechtschaffenen ein Greuel und Abscheu. Ausrotten soll man die heuschreckenäugige Brut mit Rumpf und Stumpf und tilgen aus dem Gedächtnis der Menschheit für alle Zeit den Namen ihrer schändlichen Wirkungsstätte, diesem Nist- und Brutplatz für Teufel und Dämonengezücht, diesem wahrhaftigen Teufelheim. Bruder Joachims Rednergabe hat ihren Eindruck sicher nicht verfehlt. Heuschreckenaugen, demagogisch sehr wirksam. Wer wohl darauf verfallen ist. Und dann die Benennung Teufelheim. Hier am Rand sehen Sie die erwähnte handschriftliche Notiz. Dieser Ort heißt jetzt Eifelheim. Teufelheim, Eifelheim, ja. Wie sagten unsere Altvorderen in solchen Fällen? Tableau. Ich habe noch mehr für Sie. Das Bruchstück einer Tagebucheintragung. Undatiert und ohne Angabe des Autors. Es muss sich aber um einen Geistlichen handeln. Wahrscheinlich um denselben Pfarrer, der im 14. Jahrhundert zur Pestzeit in Oberwald, wie sagt man, amtierte. Die Ängste und Schrecken der damaligen Zeit kommen darin sehr deutlich zum Ausdruck. Meine Freunde sterben, trotz allem, was die in Oberwald Verbliebenen für sie tun. Sie essen, aber es nährt sie nicht. Ich bete täglich, dass sie nicht der Verzweiflung anheimfallen, fern von ihren heimatlichen Herden und ohne Hoffnung, je wieder dahin zurückzugelangen. Zwei von ihnen haben in den letzten Tagen die Taufe angenommen, was Johannes Stern nicht weniger befriedigt als mich. Das ist alles. Nur diese Tagebuchseite. Mhm. Da lebten also Fremde am Ort, die nach Meinung autorisierter Kleriker dem Herrn ein Greuel waren. Einer, offenbar ihr Anführer, hat durch die Taufe den Namen Johannes Stern angenommen. Sie essen, aber es nährt sie nicht. Wie ist das zu verstehen? Wenn ich das wüsste. Was hat Ihre Sichtung ergeben? Auch nicht viel Konkretes. Die Beschwerde eines Schmieds in Donaueschingen. Er beklagt sich, dass ihm 100 Fuß fein gezogener Kupferdraht, den er eigens auf Bestellung angefertigt habe, vom Oberwälder Pfarrer Dietrich unbezahlt wieder zurückgegeben worden sei. Datum 1348, 2 Tage vor dem Fest der Allerheiligsten Jungfrau. Vom Oberwälder Pfarrer Dietrich. Sagt Ihnen der Name etwas? Im Augenblick nicht, aber langsam erwacht der Sherlock Holmes in mir. Ich fange an zu kombinieren, ob mein Pfarrer Dietrich identisch ist mit dem Geistlichen, von dem Ihre Tagebuchseite stammt. Sagen Sie, Judy, kennen Sie sich in religiösen Bräuchen aus? Nicht besser als die meisten. Worum geht es? Um die Taufe. Dabei erhält man für gewöhnlich doch nur einen Vornamen, nicht wahr? Natürlich. Den Familiennamen bringt der Täufling ja von Haus aus mit. Es scheint aber, als ob Pfarrer Dietrich dem Anführer der Fremden zum Vornamen auch den Nachnamen verliehen hätte. Stern. Und galten Nachnamen früher nicht zugleich als Herkunftsnamen? Es sieht aus, als müssten wir sämtliche Konvolute noch ein zweites Mal sichten. Im Hinblick auf die Stichworte Oberwald, Pfarrer Dietrich, Prediger Joachim und Johannes Stern. Ich springe aus den Schuhen vor Freude. Aber wieso sagen Sie wir, Judy? Heißt das, Sie wollen mir dabei helfen? Das tue ich doch schon die ganze Zeit, Tom. Salat hat den Vorteil, dass er nicht kalt wird, während man sich unterhält, ne? Bis jetzt ging die Unterhaltung allerdings ganz zu meinen Lasten. Wie jetzt schon seit 2 Wochen. Tom. Hm? Entschuldige, Sheila. Wovon hast du gerade gesprochen? Von kinetischer Relativität und ihrer Bedeutung für die Raumfahrt. Und dass wir dabei sind, den alten Onkel Albert vom Thron zu stoßen. Aha, deine neue Freundin. Red keinen Quatsch, Sheila. Dr. Schwerin. Judy Kayo. Oh, hallo Judy. Quatsch. Aha. Schade, dass Sie das nicht gehört haben. Judy, Sheila hält Sie für meine neue Freundin. Oh, das wäre nicht korrekt. Ich hoffe, Sie haben nicht Probleme meinetwegen. Alles in bester Ordnung. Was gibt's, Judy? Tom, wir kommen voran. Mhm. Ich bin durch Nachhaken in deutschen Archiven auf verschiedene einschlägige Urkunden gestoßen. Zum Beispiel auf den Bericht eines Domherrn über Gespräche mit Pfarrer Dietrich von Oberwald, in denen es um Sieben-Meilen-Stiefel geht. Sieben-Meilen-Stiefel, bitte, was ist das? Ein Topos aus der deutschen Märchenwelt. Bezeichnet ein Gerät, mit dessen Hilfe angeblich schnelle Ortswechsel über große Entfernungen vorgenommen werden können. Aha, es scheint nämlich, als habe besagter Domherr geglaubt, die Fremden von Oberwald seien im Besitz solcher Geräte gewesen. Und da sagen Sie aha? Da behaupten Sie, wir kämen voran? Verzeihen Sie, Judy, aber ich habe eher den Eindruck, als ob die Sache immer dunkler würde, je mehr Licht wir hineinzubringen versuchen. Ist schon okay, Tom. Da ist noch eine Bulle. Wie bitte? Eine Bulle? Ja, gegen die Begarden. Was sind das für Brüder? Mit Brüder liegen Sie richtig, Tom. Die Begarden nannten sich Brüder des freien Geistes. Eine pantheistische Sekte, während des 14. Jahrhunderts in Deutschland und der Schweiz verbreitet, scharf verfolgt von der Inquisition. Offenbar wurden die Fremden von Oberwald mit ihnen in Verbindung gebracht. Schalten Sie Ihren Computer ein, ich gebe Ihnen den Text durch. Tja, Moment. Da ist es schon. Was? Scheut sie, wie wir den unheiligen Boden von Teufelheim scheuen, dessen Priester vor Gericht gebracht und der Ketzerei für schuldig befunden wurde. Der Herr hat über Dietrichs Wirken das Urteil gesprochen. Was hat der arme Pfarrer nur Schreckliches getan, abgesehen davon, dass er den Schmied auf 100 Fuß Draht sitzen ließ. Lesen Sie die Beschreibung der Teufel, Tom. Die Teufel? Ja. Gelbe, insektenhafte Augen, schnatternde Laute, tanzten nackt, zeigten jedoch keine Männlichkeit. Das ist ja ziemlich grässlich. Sie sollen auch geflogen sein. Da ist dem Auto wohl die Fantasie durchgegangen. Ich tippe auf Mutterkornvergiftung. Mutterkorn? Das LSD des Mittelalters war im Brotgetreide enthalten. Die Menschen bekamen Halluzinationen davon, sahen den Himmel offen und hörten Stimmen. Man sprach in diesem Zusammenhang oft von Tanzwut, wegen der erhöhten Sensitivität für rhythmische Geräusche. Nun stellen Sie sich vor, was da los gewesen sein musste, wenn ein ganzes Dorf auf Mutterkorntrip ging. Das war natürlich Wasser auf die Mühlen der Hexenjäger. Ich weiß nicht. Sie sind nicht überzeugt. Die Schilderung ist so detailliert. Die Beschreibung der Teufel, das Benehmen der Dorfbewohner. Ja. Als hätten die Leute von Oberwald Freundschaft geschlossen mit Dämonen. Oder mit etwas anderem. Dr. Schwerin. Tom, alter Maulwurf. Hier ist Zengle. Was? Anton Zengle. Anton! Mann! Oh, das ist eine Überraschung. Ja. Von wo rufst du an? Na, Freiburg. Entschuldige die ungewöhnliche Stunde. Das ist doch nicht ungewöhnlich. Du vergisst die Zeitverschiebung. Ah, ja, richtig. Also, in gebotener Kürze. Ja? Du hast dich auskünftehalber an den Europäischen Datenverbund gewandt. Ja. Und bist an mich verwiesen worden. Sag bloß. Es geht dir um unkatalogisiertes Archivmaterial über Oberwald. Ja? Respektive Eifelheim, respektive Teufelheim. Ja. Und über den dortigen Pfarrer Dietrich. Vor allem über Johannes Stern. Sag bloß, du hast schon was Brauchbares. Ja, ob's brauchbar ist, musst du entscheiden. Ja. Dass Oberwald als Teufelsort verschrien war, wirst du ja inzwischen wissen. Ja. Aber ich habe einen Bericht unter dem März 1348, der besagt, dass ein furchtbarer Blitzschlag dort mehrere Morgen Wald in Brand gesetzt hat, was als Zeichen der Heraufkunft Luzifers angesehen wurde. Das ist interessant. Mhm. Aber mir fehlt nach wie vor eine Erklärung dafür, warum das Dorf nach der Pest nicht wieder besiedelt wurde. Ja. null Informationen. Ah. Aber dafür habe ich hier eine Art kabbalistisches Gebet, das einem gewissen heiligen Johannes von Oberwald zugeschrieben wird, also deinem Johannes Stern. Es handelt von 8 geheimen Wegen, dieses Jammertal zu verlassen. Frühchristliche Raumfahrtsehnsüchte, oder? Was beißt mich da? Ja, mir schwant sowas. Jetzt aber zu Pfarrer Dietrich. Na, also mit dem hast du mir vielleicht was angetan. Du glaubst nicht, wie viele Dietriche es damals in Deutschland gegeben hat. Und alles Pfarrer? Na Gottlob, nee. Also, dein Dietrich aus Oberwald taucht als Adressat eines bischöflichen Schreibens auf, worin bekräftigt wird, dass die äußere Gestalt einer Person nicht den Zustand ihrer Seele spiegelt. Dietrich muss eine entsprechende Frage an seinen Vorgesetzten gestellt haben. Offenbar sind ihm da oben in seinem Dorf sehr fragwürdige Individuen über den Weg gelaufen. Fragwürdig im hamletschen Sinne. Du kommst in so fragwürdiger Gestalt. Englisch questionable. Also nachforschenswert, nachgrabenswert. Ja, deswegen grab ich auch nach. Eben, alter Maulwurf. Und ich helfe dir nach Kräften dabei. Was ich noch ausgebuddelt habe, ist ein Brief von Pfarrer Dietrich an seinen Oberhirten. Bruder Joachim, der Minorit, nennt mich einen Hexenmeister. Der heuschreckenäugige Teufel unter sein Dach aufgenommen habe und fordert, dass mir die heilige Inquisition den Prozess mache. Der Kanon Episkopie stellt jedoch eindeutig fest, dass der Teufel, obgleich Herr der Heuschrecken, selbst keine Heuschreckenaugen hat. Wir wissen außerdem, dass Teufel die Berührung des Weihwassers nicht ertragen. Ich habe jedoch wenigstens einen der Fremdlinge zum christlichen Glauben bekehren können, um ihn der Verzweiflung zu entreißen, da er erkannte, dass er und die Seinen nie wieder in ihre Heimat zurückkehren könnten, sondern gezwungen seien, für immer in Oberwald zu bleiben. Er kann also kein Teufel sein. Ebenso wenig wie irgendeiner seiner Gefährten. Ich habe Fremden geholfen, die ratlos, verirrt und hungrig bei mir Schutz suchten. Bruder Joachim, der Minorit, mag sie hässlich finden und für Teufel halten. Ich erkannte sie als hilfebedürftige Geschöpfe Gottes und handelte an ihnen eingedenk dem Wort des Herrn: Was ihr dem geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Dies schrieb, der sich nennt und ist Dietrich, Seelenhirt der Gemeinde Oberwald in der Grafschaft Freiburg-Urach, am Abend vor Michaelis, anno 1348. Ein bemerkenswerter Mann und ein bemerkenswertes Dokument. Wo hat Ihr Freund den Brief gefunden? In dem Buch Toleranz in verschiedenen Zeitaltern. Eine Gruppe von Liberalen hat es in den 60er Jahren herausgegeben. Tja, diese ratlosen, verirrten Fremdlinge, die beim Pfarrer untergekrochen sind, ob das Asiaten waren? Aber Tom, mit Heuschreckenaugen? Also wörtlich brauchen wir das, glaube ich, nicht zu nehmen. Es genügt ja oft schon ein leichter Anflug von Basedow und die Leute reden von Froschaugen. Na gut, Asiaten, warum nicht? Hat es im 14. Jahrhundert nicht schon Reisen zwischen West und Ost gegeben? Aber sicher. Marco Polos Vater und Onkel sind 2-mal nach China und wieder zurückgefahren. Was spricht dagegen, dass unser Pfarrer Dietrich eine ähnliche Reisegesellschaft bei sich aufgenommen hat, die vielleicht im Schwarzwald unter die Räuber gefallen waren? Aber warum hat der Minoritenprediger sie fliegende Teufel genannt? Na, wenn ihr Erscheinen mit einem Ausbruch von Mutterkorn-Halluzinationen zusammengefallen ist, lässt sich unschwer kombinieren, dass die Fremden mit Visionen von fliegenden Monstern und dergleichen in Verbindung gebracht wurden. Hm. Wie Pfarrer Dietrich seinem Bischof schreibt, hat er einen seiner Gäste zum Katholizismus bekehrt. Ja, ja. Handelt es sich dabei etwa um jenen Johannes Stern, dessen Taufe in den bischöflichen Akten erwähnt wird? Ja, und er war nicht der Einzige. Erinnern Sie sich an die Seite aus dem alten Tagebuch. Darin ist die Rede von 2 weiteren Fremdlingen, die Christus angenommen haben. 2 weiteren. Also ging mindestens eine Taufe voraus, und zwar die von Johannes Stern. Diese Tagebuchseite scheint von Pfarrer Dietrichs eigener Hand zu stammen. Ist so ein Glücksfall denkbar? Sogar sehr wahrscheinlich, Judy. Denn in kleinen Dörfern wie Oberwald war der Pfarrer der Einzige, der lesen und schreiben konnte. Und da wir gerade davon sprechen, mein Freund Zengle hat im Badischen Staatsarchiv ein weiteres Bruchstück dieses Tagebuchs aufgestöbert. Warten Sie, heute Morgen sind die Ausdrucke hereingekommen. Ne? Hier, sehen Sie? Das wäre... Es ist tatsächlich Pfarrer Dietrich, der da schreibt. Ich taufte ihn Johannes, weil sein Eigenname für meine Zunge allzu schwierig ist. Die Fremden müssen eine Sprache gesprochen haben, die man in der Gegend noch nie gehört hat. Jedenfalls eine, die nicht indoeuropäischen Ursprungs ist. Was auf das Chinesische ja zutreffen würde. Wo immer sie herkamen, sie erweisen sich jedenfalls humaner als manche ihrer Gegner. Als die Pest ausbrach, haben sich Johannes Stern und die Seinen um die erkrankten Dorfbewohner gekümmert. Wo stand es doch gleich? Ah, hier. Während sie selbst bislang unberührt geblieben, laufen Johannes und drei seiner Freunde täglich Gefahr, sich durch die Besuche bei den Kranken und das Begraben der Toten den schwarzen Tod zu holen. Wie traurig ist es, dass jene, die ihren Anblick flohen und mit Steinen und Kot nach ihnen warfen, nicht zurückkehren werden, um an ihrem Beispiel zu lernen, was christliche Nächstenliebe heißt. Es geht noch weiter. Einige der Fremden sind der Verzweiflung nahe, aber Dietrich tröstet sie, so gut er kann. Dann verfallen sie aufs Pläne schmieden, um ihre Hoffnungen zu erhalten. Die Einwohner des Ortes versuchen, die Freundlichkeit der Gäste zu vergelten, indem sie ihnen bei ihren Bemühungen um eine Heimkehr Hilfe leisten. Und dann hier, Johannes hat mir eine Reihe von Dingen als hierfür dringend notwendig bezeichnet. Ich versuche, diese bei den Handwerkern aufzutreiben. Leider hat unser Schmied vor kurzem das Zeitliche gesegnet und in die Stadt hinunter wage ich mich nicht, seit der Minorit dort gepredigt hat. Das passt. Hier auf der vorletzten Seite ist mir noch eine Stelle aufgefallen, Tom. Ich würde gerne Ihre Meinung dazu hören. Ich bin nicht sicher, was Sie meinen, Judy. Etwa die Stelle, wo Dietrich eines Abends Johannes allein am Dorfrand antrifft? Ja. Johannes fragt ihn und sich, wie er jemals den Weg in seine Heimat finden würde. Und er deutet bei dieser Frage hinauf zum gestirnten Himmel. Ich verstehe immer noch nicht, was Sie damit sagen wollen. In der damaligen Zeit waren die Sterne oft die einzige Orientierungshilfe für Reisende. Ich denke, es bedeutet etwas ganz anderes, Tom. Aber was, Judy? Naja, ich weiß nur, was wir bis jetzt haben, sind Daten, aber ohne Connex. Daten allein sind noch keine Informationen, solange sie nicht in Zusammenhang gebracht werden. Also, ich werde versuchen, die Ereignisse chronologisch zu ordnen. Aus der chronologischen Ordnung ergibt sich oft eine logische Ordnung. Und dann schalte ich Freund Zengler ein. Vielleicht weiß der weiter. März. Blitzschlag mit nachfolgendem Waldbrand kündigt Luzifers Heraufkunft an. Die Fremden treffen ein. Einige Dorfbewohner fliehen vor ihnen. Andere nehmen sie auf. Pfarrer Dietrich erhält vom Bischof einen Brief als Antwort auf seine Anfrage: Der Zustand der Seele ist den Aspekten der leiblichen Gestalt nicht manifest. Sommer. Minorit Joachim predigt gegen Hexenkunst und Zauberei. Die Fremden verzweifeln an ihrer Lage. Pfarrer Dietrich gewinnt ihren Anführer für den christlichen Glauben und tauft ihn auf den Namen Johannes. Herkunft des Nachnamens Stern ungeklärt. September. Dietrich verfasst eine Apologie für den Bischof. Erste Anzeichen deuten auf den Ausbruch der Pest hin. Johannes Stern hilft bei der Krankenpflege. Die Fremden beschließen, ihre Heimkehr zu versuchen. Überlebende Dorfbewohner helfen. Pfarrer Dietrich verschafft 100 Fuß Kupferdraht. Die Fremden beginnen zu sterben. Zwei weitere konvertieren. Dietrich gibt den Draht zurück. Ende 1348. Das Dorf wird aufgegeben. Abergläubische Geschichten über Oberwald und seine geheimnisvollen Besucher kursieren in der Gegend Teufelheim. 1374. Mutterkornvergiftungen treten gehäuft auf. Halluzinationen. 1377. Erste zuverlässige Erwähnung des Tabus. 1384. Kabbalistisches Gebet des heiligen Johannes. 8 geheime Wege zur Erlangung des Jenseits. Das, lieber alter Freund, ist das Material auf die kürzeste Formel und in gehörige Ordnung gebracht. Kannst und willst du mir weiterhelfen? Schließlich sitzt du drüben in Freiburg näher am Tatort. Ich wollte, ich wäre Physiker wie Schiller, Kulturhistoriker befinden sich in einer weniger glücklichen Lage. Ihre Fakten laufen stets Gefahr, unter dem Schutt der Zeit begraben zu werden. Die Stelle in Dietrichs Tagebuch, wo Johannes Stern bei der Frage, wie er je den Weg nach Hause finden werde, zum gestirnten Himmel deutet, lässt mich nicht los. Vielleicht ist unser Unterbewusstsein klüger, als wir glauben. Vielleicht aber mache ich mich auch bloß lächerlich, wenn ich verrate, was für eine Idee mir im Kopf umgeht. Eine absurde Idee, doch sie würde alles erklären. Das ist Oberwald? Das ist ja nicht Oberwald. Ich mach mir Tee, Tom. Für dich auch? Ja, du sollst dich nicht immer so ranpirschen, wenn ich arbeite. Also wer pirscht denn hier? Wenn du über dem Computer hockst, vergisst du doch alles um dich rum. Und warum bist du so früh auf? Der Drucker hat mich aufgeweckt. Außerdem schadet's nichts, mal etwas früher aufzustehen. Du arbeitest ja auch schon. Warum eigentlich? Anton Zengle aus Freiburg hat geantwortet. Zengle, wie geht's ihm denn? Gut. Mhm. Er möchte, dass ich zu ihm rüberkomme. So? Warum? Ja, er hat offenbar meine Andeutungen verstanden und denkt, was ich denke. Das ist der Köder, mit dem er mich lockt, Schiller. Wozu braucht ein hinterwäldlerischer Dorffahrer im Mittelalter 100 Fuß Kupferdraht? Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Aber er hat ihn eigens anfertigen lassen. Dazu ein paar Schmiedestücke aus Eisen. Später hat er alles zurückgebracht. Und irgendwann im Sommer 1348 hörten Mönche in einem nahegelegenen Kloster Donner, obwohl nicht die kleinste Wolke am Himmel zu sehen war. Kurze, heftige Donnerschläge, die von den Bergen widerhallten. Die Deutschen sagen, das Schießpulver sei um 1320 in Freiburg erfunden worden. Interessante zeitliche Übereinstimmung. Ich schlaf noch, Tom. Ich krieg das jetzt nicht in meinen Kopf. Anton hat noch mehr ausgegraben. Ein Schriftstück, in dem die Vorstellung, es könne Menschen mit Seelen geben, die nicht von Adam abstammen, als ketzerisch verworfen wird. Also ich mach jetzt Tee. Vielleicht werde ich dann munterer. Na, das Zuhören kannst du ja trotzdem. Sheila! Ja? Wie gefällt dir das? Ja? Vor ungefähr 700 Jahren strandeten intelligente Lebewesen von einer anderen Welt mit ihrem Raumschiff bei Oberwald unweit von Freiburg. Energieleck. Es war vielleicht nur winzig, führte aber zu einem Waldbrand. Ja, Moment mal. Ja. Was für Beweise? Geduld. Das plötzliche Auftauchen der Fremden aus dem Nichts und körperliche Abweichungen von der Norm, die Heuschreckenaugen, entsetzten viele Dorfbewohner. Sie flüchteten. Und sie brachten Gerüchte von Teufeln und Dämonen in Umlauf. Die Daheimgebliebenen, die wenigen Besonnenen, unter ihnen der Pfarrer, erkannten, dass die Fremdlinge zwar nicht menschlicher Natur, aber doch menschenähnliche, hilfebedürftige Wesen waren. Um sich abzusichern, veranlasste Pfarrer Dietrich seinen Bischof zu einem vorsichtig formulierten Entscheid, der es ihm gestattete, seine Gäste, von deren Abkunft er keine Ahnung haben konnte, zu beherbergen und zu pflegen. Sheila, Ja. Sie lebten monatelang in Oberwald und versuchten während dieser Zeit, ihre havarierte Raumkapsel wieder instand zu setzen. Ja, dafür also der Kupferdraht und die später zurückgegeben wurden, weil sie nicht zu brauchen waren. Richtig. Ja? Wahrscheinlich ahnten die Aliens von Anfang an, dass die Kapsel niemals wieder fortzukriegen sei. Aber die Arbeit daran war eine notwendige Selbsttäuschung. Vielleicht lernten die Einheimischen bei der Gelegenheit von ihnen, wie man Schießpulver macht, und sie beobachteten, wie sie sich durch die Luft bewegten. Schnelle Ortswechsel über große Entfernungen. Ja, Sheila! Ja. Erinnerst du dich noch an die Bulle gegen die Begarden, von der ich dir erzählt habe? Hm? Du meinst den geifernden apostolischen Kanzleierlass? Ja. Besonders eklatantes Beispiel mittelalterlicher Borniertheit. Ja, den meine ich. Kam darin nicht zum ersten Mal offiziell der Name Teufelheim vor? Vor allem wird darin gegen diese verfluchte Nist- und Brutstätte für Teufel und Dämonengezücht vom Leder gezogen. Aha. Von Nist- und Brutstätten aber spricht man im Allgemeinen bei Vögeln und Fledermäusen, also Flugwesen. Antischwerkraft. Ja. Hm? 7-Meilen-Stiefel. Die Fremden konnten also fliegen. Und wieso waren sie gegen die Pest immun? Andere Biochemie. Deshalb konnten sie auch, als die große Seuche ausbrach, ohne Schaden für sich selbst, ihre Samariterdienste ausüben. Sie vergalten damit die Freundlichkeit der im Ort verbliebenen, um ihretwillen geächteten Leute von Oberwald. Pfarrer Dietrich wiederum versuchte, ihrer wachsenden Verzweiflung durch religiösen Zuspruch entgegenzuwirken. Er brachte es sogar zu Wege, dass ein paar von ihnen sich taufen ließen. Allen voran ihr Anführer, dem er den Namen Johannes Stern gab. Stern. Familiennamen waren im Mittelalter oft Herkunftsnamen, Sheila. Also dann hätte er doch gewusst, woher seine Gäste stammten. Ja, zumindest ahnte er es. Denn hier, diese Stelle aus Dietrichs Tagebuch, sie essen, aber es nährt sie nicht. Dieser Pfarrer hat Tagebuch geführt? Das taten damals viele. Wir haben ein Blatt davon in der Unibibliothek ausgegraben und darauf war der Satz notiert. Sie essen, aber es nährt sie nicht. Ja. Er hängt wieder mit der anderen Biochemie der Fremden zusammen. Sie starben einer nach dem anderen. Schließlich auch Johannes Stern. Dietrich begrub ihn und ließ in den Stein sein Gesicht meißeln. Ein letzter Freundschaftsdienst. Dass die Pest im Ort ausbrach, während die Fremden sich dort aufhielten, war natürlich Wasser auf die Mühlen der Hetzer. Oberwald wurde als Teufelheim verschrien und verflucht. Die Bevölkerung mied es und gab die Warnung von Generation zu Generation weiter. Schließlich wurde aus Teufelheim ein Eifelheim und aus dem tragischen Geschehen um Johannes Stern und seine Crew eine vage Legende, untermischt mit Aberglauben und verfälscht durch Ignoranz. Also nimm's mir nicht übel, Tom, aber das scheint mir reichlich absonderlich. Ja. Raumhavarie über dem mittelalterlichen Deutschland. Also glaubst du das wirklich? Vor allem glaubt Anton Zingle daran. Und der ist nicht so leicht zum Narren zu halten. Hat das denn offen ausgesprochen? Was denkst du? Schließlich ist er kein Dummkopf. Jo, das überlässt er lieber dir, ne? Ach, Sheila, siehst du denn nicht, wie alles zusammenpasst? Denk an die Seillogik. Der einzelne Faden mag schwach sein, aber zusammengenommen sind sie stark. So, und jetzt frag ich die Astrophysikerin. Ja? Sagen dir die 8 geheimen Wege gar nichts? 8 geheime Wege, ja. Was soll damit sein? Das kabbalistische Gebet. Ich dachte, ich hätte dir davon erzählt. Zengles Entdeckung im Badischen Staatsarchiv. Ein gewisser Johannes von Oberwald, also ohne Zweifel unser Johannes Stern, spricht darin von 8 geheimen Wegen, diese Erde zu verlassen. 8 Wege? 8 Wege. Das wird verdammt sein. Ich glaube, ihr habt recht, du und dein Anton Zengle. Die 8 Dimensionen des Hyperraums. Johannes Stern hat versucht, seinem guten Pfarrer Dietrich so etwas wie Quantentheorie zu erklären. Und dazu musste er sich der mittelalterlich-religiösen Terminologie bedienen. Übrigens wurde das Gebet erst 80 Jahre später niedergeschrieben. Die Autoren haben etwas übernommen, was über 3 Generationen von Mund zu Mund weitergegeben worden war. Und sie interpretierten es auf die ihnen vertraute Weise. Bitte, lies den Text durch, so wie Anton Zengle ihn gelesen hat. Und sag mir dann, ob es nicht einleuchtend ist. Gib mal her. Ja, ich gebe zu, die Idee hört sich verrückt an, aber lies doch mal. Was willst du denn? Ich lese ja. Ja. Ist verrückt. Sind unzusammenhängende Einzelheiten, aber da ist ein roter Faden, das muss ich zugeben. Oh, das Teewasser, entschuldige. Ja, alles Indizien. Aber niemand sagt eindeutig, sie hätten Besucher aus einer anderen Welt. Doch! Na doch! Sie kamen offen damit heraus. Aber in mittelalterlichen Begriffen. Wir können über Planeten sprechen, die um Sonnen kreisen. Wir können über mehrdimensionale Kontinua sprechen. Das konnten Sie nicht. Sie hatten nicht die Wörter und Begriffe zur Bestimmung. Alles, was Sie erfuhren, musste durch eine Weltanschauung gefiltert werden, die dafür nicht ausgerüstet war. Also ich bin noch nicht ganz überzeugt. Guck mal, was du da hast, könnte durchweg auf eine andere Weise gelesen werden. Ja, die Einzelheiten scheinen ein stimmiges Muster zu geben, so wie du sie interpretierst. Aber hast du sie richtig zusammengesetzt? Du kennst doch Hernando, ne? Mit dem ich seit Monaten an dem Problem der mehrdimensionalen Hypersphären arbeite. Weißt du, was der als den einzigen wirklich überzeugenden Beweis einer extraterrestrischen Existenz bezeichnet? Einen Satz Pläne für irgendein Hochtechnologiegerät. Hier dein Tee. Vorsicht, Sheila, die Ausdrucke. Ach nein. Entschuldige. Ach, Tom. Genau auf das Dokument mit dem Initial. Ach, Tom, entschuldige, tut mir leid. Hier. Ich mach's wieder weg, komm. Nee. So, na siehst du. So. So, lass mal sehen. Was? Was ist denn das? Das habe ich dir doch erklärt. Die 8 geheimen Wege, diese Erde zu verlassen. Das kabbalistische Gebet des Johannes Stern. Ich meine das Initial. Siehst du mal genau an. Was gibt's denn da zu sehen? Ineinander verschlungene dekorative Linien. Ranken, Verzierungen. Augenblick mal. Tom, wo hab ich denn die Pläne für den Krononendetektor, an dem Hernando und ich herumknubbeln. Warte. Ne, Sheila, ich verstehe doch nichts von deiner Astrophysik. Brauchst du auch nicht. Brauchst nur zu vergleichen. Rein grafisch. Da. Den Krononendetektor und das Initial. Hier. Hier. Erkennst du die Übereinstimmungen? Ich glaube es nicht. Ich glaube das einfach nicht. Ich auch nicht. Noch nicht. Aber es muss so sein. Ich gehe jede Wette ein. Das Initial ist ein Schaltdiagramm. Tom, das sind Josephson-Verbindungen. Hernando und ich haben diese Schaltung erst letzte Woche entwickelt. Die Übereinstimmung ist verblüffend, aber das sind doch Unterschiede. Na ja, sicher. Also die nur geologischen Symbole sind verschieden. Aber die Verbindungen untereinander, die Koordination. Da sind auch Fehler drunter, natürlich. Sonst hätte das Ding ja funktioniert und die Raumschiffbrüchigen hätten Oberwald und die Erde verlassen. Diese Verbindung da zum Beispiel ist unmöglich. Ja, das müsste ein geschlossener Kreis sein, aber da und da und da. Nein, Tom, es gibt keinen Zweifel. Dein Initial ist ein Tor zu den Sternen. Sheila? Sag bloß nicht, du fängst an zu zweifeln, jetzt wo ich glaube. Entschuldige, Sheila. Ich muss dringend telefonieren. Mit wem denn? Mit Anton Zengle. Ich nehme seine Einladung an. Achtung, eine wichtige Mitteilung für Durchreisende. Der eingelaufene Eurocity Tiziano fährt weiter um 13.03 Uhr nach Milano Centrale über Basel, Luzern, Bellinzona, Lugano, Chiasso, Como. Sie haben Anschluss an den Personenzug Titisee, Neustadt, Donaueschingen. Abfahrt. Tom, alter Maulwurf! Oh, du bist ja noch dicker geworden, als du schon vor 10 Jahren warst. Darf ich dir meine Mitarbeiterin vorstellen? Ich habe schon viel von Ihnen gehört, Miss Sheila. Mein Name ist Caio, Judy Caio. Hallo, Herr Zengle. Hallo, Miss Judy. Freue mich, Ihre Bekanntschaft zu machen. Bist du auseinander mit Sheila? Nein, sie steckt nur bis über die Nase in Arbeit. Hypersphärische Beschleunigung im gekrümmten Raumzeitkontinuum. Verstehst du? Nein, ich auch nicht. Sie lässt dich grüßen. Oh, danke schön, danke. Es sind Zimmer reserviert im Kolumbi. Ich schlage vor, wir geben dort euer Gepäck ab und ich lade euch ein zum Essen. Nirgends auf der Welt wird so gut gekocht wie im Barisch. Ich weiß, bei euch sind sogar die Schaufensterpuppen dicker als anderswo. Aber ich möchte eigentlich sofort in den Schwarzwald hinauf und mich an die Arbeit machen. Er hat während der ganzen Reise fast von nichts anderem gesprochen, Herr Zengle. Und ich muss gestehen, auch ich bin sehr neugierig. Ja, die Stelle, wo Eifelheim gestanden hat, liegt tief im Wald. Es ist eine längere Fahrt bis dahin und dann noch ein Stück zu Fuß. Außerdem habt ihr beide einen guten Nachtschlaf nötig, um euch von der Zeitverschiebung zu erholen. Und dann gibt es noch einen Grund. Monsignore Lippert wird sich uns anschließen, sobald er die bischöfliche Genehmigung erhalten hat. Natürlich habe ich ihm nicht erzählt, was wir zu finden erwarten. Was meinst du damit? Nun, es ist ein katholischer Friedhof, den wir suchen, weißt du? Und natürlich seid ihr zwei nicht über den großen Teich gekommen, nur um ihn euch anzusehen. Ihr werdet das Grab öffnen wollen, um zu sehen, wer oder was dort begraben liegt. Dafür brauchen wir eine Genehmigung. Und wann soll das losgehen? Morgen früh. Ihr Amerikaner habt es immer so eilig. Zu eilig. Verstehst du nicht, dass ich endlich an Fakten kommen will? Ja, eben deswegen ist es nötig, sorgfältig zu planen. Ja. Wenn es nach dir ginge, wären wir zwar früher dort, aber ohne Schaufel. Na, hör mal, was hältst du von mir, Anton? Natürlich habe ich Schaufeln dabei, hinten, auf dem zweiten Kutschenwagen. Und dazu zwei Burschen, die gut damit umgehen können, den Bascht und den Gottlieb. Na, ich kenne Leute, die hätten glatt drauf vergessen, Heinrich. Ein Geistlicher muss nicht notwendig unpraktisch sein, Anton. Übrigens habe ich etwas, was mindestens ebenso wichtig ist. Die nötigen Papiere. Wir müssen der Stätte den gebotenen Respekt erweisen und wollen die Ruhe der Toten nicht stören. Den einen ganz speziellen Fall ausgenommen. Was mich angeht, ich glaube, unser Bischof wird mehr als froh sein, wenn dieser ganze Dracula-Unsinn endlich begraben werden kann. Das ist doch zu witzig, du. Um ihn zu begraben, müssen wir etwas anderes ausgraben. Oh, Heinrich, für deine Scherze sind dir einige extra Jahre Fegefeuer sicher. Weißt du, Anton, wer dein Freund ist, hat unbegrenzten Ablass, denn er ist schon auf Erden gestraft genug. Diese Herrschaften hier werden es mir bestätigen, wenn du endlich so gütig sein wolltest, uns miteinander bekannt zu machen. Ja, was hindert mich daran, wenn nicht deine Redseligkeit? Ja. Dies hier ist Tom Schwerin aus Amerika mit seiner Assistentin Judy Caio. Guten Tag. Monsignore Heinrich Lippert. Schwerin? Etwa der Dr. Schwerin? Doktor, ja. Der? Naja. Naja, ich habe mit besonderem Interesse Ihre Schrift über die Genhäufigkeit bei den germanischen Stämmen gelesen. Sie hat einen wertvollen Beitrag zur genaueren Ermittlung ihrer Bewegungen während der Völkerwanderungszeit geleistet. Wie gut für Sie, dass meine Vorfahren, überall, wo Sie durchgekommen sind, Ihre Gene so großzügig ausgestreut haben. Heinrich ist Amateurarchäologe. Da nun der Höflichkeitsfloskeln genug gewechselt sind, schlage ich vor, wir steigen ein und machen uns auf den Weg. Ich werde den ersten Wagen fahren und du, Anton, nimmst den zweiten. Fräulein Caio fährt mit mir. Da ich dem Zölibatszwang unterliege, ist sie auf diese Weise sicherer. Ich glaube, es gibt eine Forststraße, die uns in die Nähe der gesuchten Stelle bringen wird. Nach meiner Schätzung kann es von dort kein allzu weiter Fußmarsch mehr sein. Aber zunächst mal fahren wir die B31 durch Littenweiler raus Richtung Höllental. In Kirchzarten biegen wir dann rechts ab, Richtung Tottenau. Also, auf geht's! Schade, dass Sheila nicht mitkommen konnte. Ja, ich Habt ihr ja gestern erzählt, dass ihr an einem anderen Projekt arbeitet. Mhm. Das Schaltdiagramm. Ja. Das war das Tollste, was ich je gehört habe. In einem alten Schmuckinitial. Ich werde in Zukunft nie mehr solch ein Ding unbefangen betrachten können. Mann, das muss man sich mal überlegen. Hätte einer von uns beiden jemals erkannt, was es bedeutet? Nie im Leben. Na, und Sheila? Hätte sie je daran gedacht, das Blatt zu betrachten? Ein mittelalterliches Manuskript? Physiker haben im Allgemeinen nichts dafür übrig. Eben. Nur weil ihr zwei zusammen wart, konnte es so kommen, wie es gekommen ist. Ich weiß, es war ein unglaublicher Zufall. Sie schüttet mir den Tee auf. Na, das habe ich dir ja erzählt. Ja, ja. Wer weiß, was noch alles in Archiven und Bibliotheken unerkannt vor sich hingammelt. Nur weil die richtigen Leute es nicht gesehen oder nicht mit der nötigen Aufmerksamkeit und Fantasie untersucht haben. Wie viele entscheidende Fingerzeige mögen der Forschung verborgen bleiben? Fingerzeige auf Dinge, für die wir sichere, akzeptable und glaubhafte Erklärungen gefunden haben. Ah, Monsignore streckt den linken Arm raus. Er biegt ab. Da drüben ist übrigens der Feldberg. Das scheint jetzt die Forststraße zu sein. Der Bodenbeschaffenheit nach, ja. Mann, Heinrich fährt wie ein Verrückter. Ist ja auch einer. Ein Hoch auf die Japse, weil sie so großartige Stoßdämpfer in ihre Autos einbauen. Du bist sicher, dass das die Stelle ist, Anton? Auch nach den Luftaufnahmen, ja. Ich weiß nicht. Aus der Nähe sieht alles anders aus. Die Natur hat zurückerobert, was ihr gehörte. Denke an die vielen Baumgenerationen, die hier aufgewachsen und wieder vermodert sind, seit der Ort nicht mehr bewohnt ist. Und wo mag der Dorfanger gewesen sein? Tja. Wo die Kirche? Na, eins macht mich sicher, dass wir hier richtig sind. Die vielen leeren Cola-Dosen von Orange Eis. Aber was sagen Kompass und Theodolit, Monsignore? Tja, die Kirche muss unter dem Erdhügel dort begraben sein. Der Friedhof liegt wahrscheinlich hinter der Altarapsis. Würde ich sagen, du als Archäologe übernimmst die Leitung der Expedition und sagst uns, was jeder zu tun hat, Heinrich. Herr Zengle? Anton? Was entdeckt, Miss Judy? Ich glaube, sehen Sie da. Der halb versunkene Stein? Von der Sorte hatte ich schon ein paar. Aber es muss der Grabstein sein, den die Soldaten gefunden haben. Es ist daran herumgekratzt worden. Bitte helfen Sie mir, ihn aufzurichten. Die Inschrift ist so gut wie unleserlich. 6 oder 7 Buchstaben kann ich ausmachen. O, A, N, E, S, S, T. Lassen Sie mal sehen. Oh. Hannes. Johannes Stern. Er ist es. Sehen Sie das eingemeißelte Gesicht? Eine Fratze. Dracula, wenn Sie wollen. Anton, ich fürchte mich. Sie fürchten sich wovor? Was sein wird, wenn wir ihn ausgraben. Es wird etwas Falsches sein. Etwas, das Ordnungen zerstört. Die erste Spur, die nach draußen führt. Über die Erde hinaus. Woher sind Sie gekommen? Wie viele waren es? Waren sie Entdecker oder Flüchtlinge? Wie konnten sie sich Dietrich verständlich machen? Wie hat er es angestellt, dass sie ihn verstanden? Wie sahen sie aus? Ich habe Angst, weil wir hier etwas ausgraben, wofür wir keinen Namen haben. Sie haben also im Grunde genommen Angst vor sich selbst. Sie sind eine vernünftige, aufgeklärte, neuzeitliche Frau, die selbstverständlich weiß, dass Außerirdische anders aussehen können als wir, dass sie wahrscheinlich anders aussehen müssen als wir. Und dennoch würden sie bei ihrem Anblick schreiend davonlaufen, nicht anders als ein mittelalterlicher Hinterwäldler oder wie dieser Bruder Joachim? Ja, Ich habe Angst davor, dass ich mich benehmen werde wie Bruder Joachim. Wäre ich Pfarrer Dietrich. Aber ich fürchte sehr, ich bin nicht wie er. Ob es viele wie ihn gibt in unserer heutigen Welt? So wenige wie vor 600 Jahren, Judy. Es hat sich nichts geändert. Diskriminierung, Hass, Vorurteile. Nein, das Mittelalter ist noch nicht zu Ende. Pfarrer Dietrich beschämt uns alle. Was geschieht jetzt? Rufen wir die anderen? Ja, was wird geschehen, wenn sie kommen? Man wird das Grab öffnen, man wird den Toten ausgraben, man wird Messungen vornehmen, Holographien und Röntgenaufnahmen machen und Knochensplitter zur biologischen Untersuchung abtrennen. Dann wird man die Gebeine durch Drähte miteinander verbinden und ihn hinter kugelsicherem Glas in eine Vitrine hängen, damit Touristen ihn beglotzen und Kinder hässliche Witze über ihn reißen und schnell fertig lachen können. Kommen Sie, Judy. Betrachten wir uns das Gesicht auf dem Stein. Johannes Stern. Was mag er am Ende seines Lebens empfunden haben, als all seine Hoffnungen und Pläne zunichte geworden waren? Welche Gedanken sind ihm durch den Kopf gegangen? Durch diesen Kopf. Mit den Augen einer Gottesanbeterin zu beiden Seiten des Schädels sitzend, riesig und vorquellend wie Facettenaugen. Versuchen Sie sich vorzustellen, dass sie gelb gewesen sind, diese Augen. Da gehen Linien vom Kopf aus. Was mögen sie bedeuten? Vielleicht sind es Fühler, vielleicht auch nur Büschel von Testhaaren oder auch ganz etwas anderes. Statt heuschreckenartiger Kieferzangen scheint es eine Art Mundöffnung zu geben. Ein Dämon. Ein ohnmächtiger, zutiefst unglücklicher Dämon. Dieses Gesicht, Jody, oder das, was davon übrig ist, werden wir vielleicht finden, wenn wir den Boden unter unseren Füßen öffnen, denn vielleicht haben unsere irdischen Bakterien den fremdartigen Stoff ungenießbar gefunden. Wer weiß? Ersparen wir dem da im Grab doch die Bruder Joachims, die in allzu vielen von uns stecken. Ja, aber... Sehen Sie es so, Judy, vor langer Zeit hat sich das Tor zu den Sternen einmal geöffnet und ein paar verirrte Reisende erlitten einen einsamen Tod. Doch bevor das geschah und bevor das Tor sich wieder schließen konnte, haben zwei Geschöpfe, wie der Schöpfer sie nicht verschieden erschaffen konnte, einander die Hände entgegengestreckt und sich berührt. Sie sind nicht voreinander geflohen und haben nicht miteinander gekämpft. Und weil sie das nicht taten, ist das Tor offen geblieben. Wenn auch nur einen winzigen Spalt. Halten wir den Spalt offen, so lange bis die unter uns zahlreicher werden, die bereit sind, ihre Hände jenen entgegenzustrecken, die anders sind als wir. Aber die wissenschaftliche Erforschung... Judy, niemand außer uns beiden weiß um diese Stelle und um das, was hier verborgen liegt. Dabei sollte es bleiben. Lassen wir das Grab unberührt und schweigen wir darüber. Und der Stein? Nur Sie und ich haben ihn gesehen. Sorgen wir dafür, dass sich das nicht ändert. In der Reihe Science Fiction als Radiospiel aus dem Studio Heidelberg brachten wir Eifelheim, ein Hörspiel von Hermann Motschach nach einer Story von Michael F. Flynn. Die Rollen und ihre Sprecher waren Sheila Marianne Lochert, Tom Gerd Baltus, Judy Eleanor Holder, Lippert, Klaus Beusen. Zengle, Klaus Herm. Captain, Hans Schimmelpfennig. Pfarrer Dietrich, Peter Lieg. Sergeant, Peter Bögel. Minoritenprediger, Hans Kemner. Lautsprecherdurchsage, Markus Hoffmann. Ton und Technik, Andrea Mamitsch und Brigitte Laukwitz. Regie führte Andreas Weber-Schäfer.